Hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Willkommen zum 49. Ausgabe in OS Radio en 104,8 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Alle vier Wochen sind wir wieder hier mit einer Menge Punk, Rock und Metal aus Spanien und viele andere Länder auch. Musik, die bestimmt nicht überall hören könnte. Neuheiten und natürlich ein paar Klassiker. Wo kannst du die letzte Ausgaben hören? Sehr einfach, besuche die Homepage mixtaperadio.online. Dort kannst du die spanische und deutsche Ausgaben von dieser Sendung hören. No conforme haben kürzlich ihre erste Studio-Single Nuestra Guerra vorgestellt. Nach 2 Jahren erfolgreicher Tourneen durch weite Teile Spaniens und der Teilnahme an großen Festivals und Veranstaltungsorten im ganzen Land begeben sich diese Band No Conforme auf ein neues klangliches Abenteuer, das sie auf dem Weg der Veröffentlichung verschiedene Singles führen wird. Wieder produziert von Tony López von Escape und aufgenommen und gemischt von Alex Capa in den Studios Metropol de Madrid. Aus Madrid. Wir hören uns diese Single an, an der auch Pulpul, der Sänger von Escape, mitgewirkt hat. Los anuncios de la tele nos tallaron de proscritos. Ja, das Original von Pixies, oder? Und ehrlich gesagt auch diese großartige Cover von Radio Crimen. Mi Caos Mental ist eine Adaptation, nicht übersetzter Text, speziell für ihre Konzept EP Frankie. Es geht jetzt nach Schweden, via Melheim, via die Musik bekommen von der Vintage-Punk-Rock-Band Dead Police, die bereits mit Bands wie The Vibrators oder Down by Law auf Tour waren. Das ist der neueste Single und hören wir jetzt mit dem Titel Me and Class. Gleich danach aus Spanien Sujeto K mit Nada dura para siempre. Straight. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Am 17. Mai wurde auf dem YouTube-Kanal von Wacken TV ein 16-minütiges Video von Auftritt von Biohazard auf dem letztjährigen Wacken Open Air veröffentlicht. Ein Zusammenschnitt mit den Tracks Tales from the Hard Side, Wrong Side of the Tracks und Punishment. Bald wird ihr die Chance haben, sie live zu sehen. Sie starten ihre Europa-Tournee, die am 5. Juni in Polen beginnt, gefolgt von Schweden, Deutschland, Frankreich, Spanien, oh, etc. Wir hören Tales from the Hard Side. Danach aus Berlin Bonsai Kitten mit ihrer neu erschienenen Single I Wonder. Ein Vorgeschmack auf ihr achtes Album seit 2007. Am 30. August veröffentlichen sie Let It Burn auf Sunny Busters Records. We'll be right back. Super Stimme von Frontfrau Tiger Lily Marlene. Sie sind Bonsai Kitten mit dem Single I Wonder. Ich habe mich vorhin erzählt, das ist nicht das 8. Album, es ist das 7. Album am 30. August mit dem Titel Let It Burn. Zurück nach Spanien, aber weiter mit zwei ganz frischen Veröffentlichungen auch. Erstmal mit der Rock-Alternative-Band The Golden Lips mit dem Nuevo Veneno und dann Heavy Metal von Leo Jiménez mit Mírate. Silencios bajo la luna. acceder sin tener que luchar. Sabes bien, bien, tu rencor no es ningún juego. Yo también sé que no fue Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Once I dreamed that love would come and sweep me up away. Now it seems life's passed me by, I'm still alone today. Here come the tears. Looks like it'll always be the same. für ein Lied, wie viel Kraft, wie großartig Judas Priest, ich liebe es. Hier kommen The Tears aus dem Sin After Sin Album, das dritte Studioalbum der britischen Heavy Metal Band. Es erschien am 8. April 1977. Und nun die 2012 gegründete Band Comaniac, die in der Vergangenheit ausgiebig mit Bands wie Overkill, Metal Church oder Bonnie and Witches auf Tour waren und auch in große Festivals gespielt haben. Aus dem Album, neuen Album, Known for All, hören wir Eye to Eye. We'll be right back. Affiliation aus It Becomes Us All, das neue Studioalbum der norwegischen Pioniere von Dark Throne, das am 26. April via Peaceville Records veröffentlicht wurde. We'll be right back. das war die Ausgabe von Mixtape German Version Nummer 49 und so schnell geht das. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. In 4 Wochen können wir uns wieder hier treffen. Nochmal zur Erinnerung, die Homepage der Sendung mixtaperadio.online. Hier kannst du alle Ausgaben finden, die Playlists, Videos der Bands und so weiter. Die Sendung kannst du von dort herunterladen und hören, immer wo und wann du möchtest. Besonders freue ich mich, wenn du es auch teilst. So einfach kann man eine Sendung und die Bands unterstützen. Bands, die denken, passen gut in diese Sendung, in Mixtape, können mich unter Kontakt auf der Homepage kontaktieren. Dort gibt es auch die nötigen Infos dafür. Ich verabschiede mich mit der Musik von Icarus Dream aus Madrid. Sie haben ein neues Album rausgebracht und wir hören jetzt Fuerza e Ira, Kraft und Zorn. Buenas noches. Und einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis zum nächsten Mixtape. ¿Crees que puedes encontrar la llave de tu mal? Sé que estás cansado de ser una ficha más.